Natürlich hatte ich's kapiert. Aber jetzt sollte ich mich also seitwärts ins Gebüsch drücken und mich still verhalten. Das war mir gar nicht nach der Mütze. Ich nahm meinen schweren Bärentöter zur Hand und wartete. Sam hatte sich den Bisons bis auf 300 Schritt genähert. Nun gab er seinem Pferd die Sporen und galoppierte auf die Herde zu. An dem mächtigen Bullen vorbei, der sich gerade voller Behagen in einer großen Schlammlache wälzte, auf die Kuh los, die er mir vorher bezeichnet hatte. Sie stutzte und versäumte die Flucht, er erreichte sie und schoss. Ob sie zusammenbrach, konnte ich nicht mehr feststellen. Es passierte in diesem Augenblick nämlich noch einiges andere. Und alles ging so schnell, dass ich erst später im Lager mit Sam Hawkins zusammen die Vorgänge rekonstruieren konnte. Hey, Parker, guck mal den komischen Aufzug. Sam Hawkins trägt seinen Sattel selber, will wohl sein Pferdchen schonen. Soll wohl ein Witz sein, Will Parker. Mache selber besser. Hier, haben euch was mitgebracht. Eine saftige Büffellende, die reicht für uns alle. Mach sie fertig, ich habe Hunger, wenn ich mich nicht irre. Was ist los mit euch? Unser Baby sagt ja gar nichts. Das ärgert mir unseren jungen Shatterhand bloß nicht. Habe ich schon besorgt. Na nu, ihr seid ja beide reichlich gespickt mit Geheimnissen. Du erfährst alles, wenn du den Braten ebenso reichlich gespickt hast, Will. Es dauert eine Weile, Sam. Könnt ihr dir nicht inzwischen schon ein bisschen erzählen? Wir kommen sonst um vor Neugierde. Wäre schade um euch. Und für einen Westmann ein schmählicher Tod. Also, hier seht ihr das erstaunlichste Greenhorn, das jemals den wilden Westen unsicher gemacht hat. Steht zum ersten Mal einem Büffel gegenüber und behandelt ihn wie mir fehlen die Worte. Aber ohne seine Hilfe säße ich jetzt nicht hier, wenn ich mich nicht irre. Hey, Sir, mach doch auch mal den Mund auf. Ach, wozu denn so viel Worte um solche Kleinigkeiten? Ho, ho, ho, mein wertes Leben ist also eine Kleinigkeit. Ach, ihr wisst schon, wie ich es meine. Als ich hörte, dass ihr auf die Büffelkuh geschossen hattet, ging alles andere wie von selbst, ohne mein Zutun. Mein Pferd ließ sich einfach nicht mehr in dem Gebüsch halten. Es flog auf den Bullen zu, der sich aus seinem Schlammloch heraus auf euch stürzen wollte. Als er mich herankommen hörte, wandte er sich zu mir um. Wurde euch da nicht etwas anders, edler Sir? Ich hatte gar keine Zeit, an irgendetwas zu denken, Mr. Stone. Also habt ihr auf den alten Bullen geschossen und ihn verfehlt? Verfehlt? Ihr? Den Bullen? Hihihi. Hört nur weiter. Zunächst war es unmöglich, dem Bison eine Kugel zu geben. Warum? Er stand mir nicht schussgerecht. Und mein Rotschimmel benahm sich vor Angst vollkommen falsch. Mit Mühe konnte ich ihn in einem weiten Sprung über den Büffel wegbringen. Ja, ja, gerade in das Schlammloch hinein. Aber wie ein Blitz war mein Greenhorn aus dem Sattel und stand auf seinen bildschönen Füßen. Ihr hättet das sehen sollen. Ja, und dann? Was hast du gemacht, Sam? Ja. Nur zugeguckt? Richtig. Hatte Parkett. Erste Reihe. War wundervoll, wenn ich mich nicht irre. Mit zwei haargenau sitzenden Schüssen aus seinem Bärentöter hat der junge Mann hier den alten Büffel in die ewigen Jagdgründe geschickt. Einfach toll. Ich könnte es nicht besser. Du hast also diesem Anfänger den alten Bullen überlassen und dich selbst mit der jungen Kuh zufrieden gegeben? Wundert mich. Na, ganz so war es allerdings nicht, Gentlemen. Als ich mich umsah, die Büffelherde war längst auf und davon... Da war ich auf der Flucht vor einem zweiten Bullen, der nicht viel kleiner war als der andere. Meine gute Liddy hatte ich weggeworfen. Na nu, warum das denn? Hätte mich nur gehindert, wenn ich mich nicht irre. Meine beiden Kugeln waren doch raus, wie das Biestick draufgegangen. Und zum Nachladen ließ mir der zweite Stier keine Zeit mehr. Aha, wahrscheinlich hast du ihn zu sehr gereizt und er wollte dir Beine machen. Erraten. Ihr wisst ja, diese Tierchen sind nachtragend und ausdauernd. Ja. An Schnelligkeit nehmen sie es mit einem Pferd durchaus auf. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Bison solchen Mut und so viel List aufbringt. Er war unserem guten Sam hart auf den Fersen. Ich wollte ihm zu Hilfe kommen. Ich lud rasch meinen Bärentöter wieder auf, pfiff meinem braven Rotschimmel und sauste Sam Hawkins nach. Aber mein Pferd hielt es nicht so lange aus wie der Stier. Es wurde auf die Hörner genommen und euer alter Sam macht eine kleine Luftreise. Das Pferd war hin. Und mir wäre es auch so ergangen ohne die Hilfe des Greenhorns. Das ist der leichtsinnigste Mensch, der mir bisher begegnet ist, wenn ich mich nicht irre. Nun sei nicht noch undankbar, du alte Nachteule. Ja, sei froh, dass unser junger Freund dir aus der Patsche geholfen hat. Das ist es ja, Gentlemen. Ist doch ärgerlich, wenn das Ei klüger ist als die Henne. Habe mein gutes Pferd verloren, musste meinen Sattel selber nach Hause tragen. Und das Essen ist auch noch nicht fertig.